Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 8. 14. Juli bis Oktober 1789. Delaunay, der Kommandant der Bastille, ist Zivilist. Er lässt auf die Angreifer schießen, 89 Tote. Entschließt sich dann aber zur Kapitulation und lässt die Zugbrücke herunter. Die Menge stürmt in die Bastille. Im Innern finden sie 7 Gefangene, aber keine Waffen. Delaunay versucht, sich in seinen Degen zu stürzen, wird jedoch daran gehindert. Er wird bespuckt und mit Knüppeln geschlagen. In seiner Qual tritt er um sich und sein Fuß trifft die Weichteile eines Mannes namens Desnaux. Desnaux, ein arbeitsloser Koch, brüllt laut auf vor Schreck und Schmerz, geht in die Knie, krümmt sich. Ein Unbekannter stößt Delaunay sein Bajonett in den Bauch. Jemand drischt ihm immer wieder ein großes Holzscheit gegen den Hinterkopf. Die Menge schleift den Sterbenden in den Rinnstein. Er gehört dir, Desnaux. Desnaux kniet nieder. Er fährt mit den Fingern in Delaunays blutverschmierte Haarsträhnen, klappt ein Messer auf, biegt den Kopf des Toten zurück und hält wenige Sekunden später der johlenden Menge den abgetrennten Kopf Delaunays entgegen. Nichts ahnend von den Ereignissen in Paris schreibt Louis Saint am Abend in sein Tagebuch: Necker abgereist. In der Nacht weckt der Großmeister der Garderobe, der Herzog von Liancourt, den König, und überbringt ihm die Nachricht vom Sturm der Bastille. Aber das ist ja eine Revolte. Nein, Majestät. Das ist eine Revolution. Hört Camille eine Frauenstimme, Tränen erstickt. Er liegt auf dem Robertschen Ehebett und sein Kopf ruht an dem wenig mütterlichen Busen von Louise Robert. Oh, ich bin nicht ganz Herrin meiner selbst. Wie bin ich hier hingekommen? Oh, wie viel Uhr ist es? Ich habe hier einen Auftrag zu erledigen. Ich muss dafür sorgen, dass Sie nicht in die Nähe der Bastille gehen. Wenn ich zur Bastille ginge und dort umkäme, würde ich in die Geschichte eingehen, stimmt's? Ja. Sie kommen nicht um, weil Sie nirgendwo hingehen. Es sei denn, Ihr Mann kommt und bringt mich um. Richtig. Richtig. Allerdings gedenke ich, François treu zu bleiben. Ich glaube nämlich, dass wir eine Zukunft haben. Oh. So ein Irrsinn. Von jetzt an wird alles anders sein. Ich habe geträumt, ich wäre tot. Ich habe geträumt, ich wäre begraben worden. Hör mit den Lügen auf, Camille. Ich habe nichts dergleichen geträumt. Ich habe von Wasser geträumt. Ich habe geträumt, ich läge blutend in der Gosse. Man sollte meinen, mein Stottern wäre verschwunden. Aber so ein Glückskind bin ich scheinbar auch wieder nicht. Hätten Sie wohl etwas Papier für mich? Ich muss an meinen Vater schreiben. Tun Sie das, Camille. Beschreiben Sie ihm, dass sein Sohn ein berühmter Mann ist. Danke. Nachricht aus Versailles. Monsieur Necker ist wieder im Amt und Monsieur Bailly, Astronom und Präsident der Nationalversammlung, wird zum Bürgermeister von Paris ernannt. Bauleute werden geholt, um die Bastille abzureißen. Das Volk trägt sie weg, Stein um Stein, als Andenken. Der große Exodus beginnt. Der Prinz von Condé verlässt das Land in solcher Hast, dass Anwaltsrechnungen und einiges mehr unbezahlt bleiben. Der Bruder des Königs, Artois, reist aus, desgleichen die Polignacs, die Günstlinge der Königin. Am 17. Juli an der Feuerlöschpumpe von Chaillot überreicht Monsieur Bailly in Anwesenheit von General Marquis de Lafayette, der Garde und etwa 300 Abgeordneten Louis XVI die Stadtschlüssel in einer Silberschale. Sire, ich bringe Eurer Majestät die Schlüssel zu Ihrer guten Stadt Paris. Es sind dieselben Schlüssel, die Henri Quatre überreicht wurden. Er eroberte einst sein Volk. Heute hat das Volk sich seinen König wieder erobert. Seine Majestät nimmt von Bürgermeister Bailly die neue dreifarbige Kokarde der Nation in Empfang. Dem Rot und Blau ist das Weiß der Monarchie hinzugefügt worden. Er steckt sich die Kokarde an den Hut und die Menge jubelt ihm zu. Vor seinem Aufbruch von Versailles hat er sein Testament gemacht. Ich glaube, Sie lieben mich wirklich. Tagebuch Lucile Duplessis, 20. Juli 1789. Camille hat bei uns Hausverbot. Papa hofft nach wie vor, wenn er mir nur den richtigen Mann zuführt, werde ich schon über meine Obsession hinwegkommen. Aber ich bin in Camille fanater denn je. Mehr als alles andere fasziniert mich sein Ruhm. 22. Juli. Auf der Place de Grève befindet sich der frühere Minister Foulon in den Händen einer aufgebrachten Menge. Foulon hatte während einer der vielen Hungersnöte geäußert: Wenn das Volk hungert, soll es Heu fressen. Jetzt binden sie ihm einen Heuballen auf den Rücken und stopfen ihm Heu in den Mund. Foulon ist alt. Es ist viele Jahre her, dass er sich sein Bonmot erlaubt hat. Um seinem Schicksal zu entgehen, hat er sich versteckt und Gerüchte über sein Ableben gestreut. Aufgespürt und verhaftet richtet er nun flehende Blicke auf General Lafayette. Der betrachtet Foulon ohne sonderliche Zuneigung. Er hat keine Truppen bei der Hand und zuckt kaum merklich die Achseln. Foulon wird unter die Laterne geschleift. Einige Sekunden lang baumelt der alte Mann, dann reißt das Seil. Er stürzt hinab in die Menge. Man befördert ihn wieder hinauf, wieder reißt das Seil. Die Hände des Mobs packen ihn, eine dritte Schlinge wird ihm um den Hals gelegt. Diesmal hält das Seil. Als er tot ist, oder zumindest beinahe, schneidet man ihm den Kopf ab und spießt ihn auf eine Pike. Zur gleichen Zeit wird Foulons Schwiegersohn Berthier, Intendant von Paris, in Compiègne festgenommen, zum Rathaus geschleppt und wenig später erwürgt oder erschossen. Auch sein Kopf wird auf eine Pike gesteckt, dann sein Brustkorb aufgesägt und das Herz herausgerissen. Es wird im Triumphzug zum Rathaus getragen und Bürgermeister Bailly auf den Tisch geworfen. Monsieur Bailly fällt fast in Ohnmacht. Als nächstes wird das Herz zum Palais Royal gebracht. Blut wird aus ihm heraus in ein Glas gedrückt und die Leute trinken davon. Mit der Nacht des 4. August endet in Frankreich das Feudalsystem. Hiermit entäußere ich mich meiner sämtlichen Besitztümer. Kein großer Verzicht. Sein Spitzname lautet Vicomte ohne Land. Die ganze Nationalversammlung stürzt sich in eine Orgie der Großherzigkeit. Leibeigene werden abgeschafft. Jagdrechte, Gutsherrenprivilegien, Abgaben aller Art. Während die Freudentränen nur so strömen. La grande folie. Bailly, schließen Sie die Sitzung. Mon Dieu, Sie sind alle außer sich. Nacht. Camille stolpert durch Versailles. Diese Nacht hat uns aus der ägyptischen Knechtschaft erlöst. Sie hat den Franzosen ihre Menschenrechte zurückgegeben und alle Bürger für gleich erklärt, tauglich für jeden Rang, jeden Platz, jedes öffentliche Amt. Sie hat alle öffentlichen, alle kirchlichen und militärischen Ämter, den Reichen, Hochgeborenen, Vornehmen, entrissen, um sie der Nation als Ganzes darzureichen, auf der Grundlage des Verdienstes. O Segensnacht, vera beata nox! Denn die Schranken, die so viele von Amt und Ehren ausgeschlossen haben, sind für immer niedergerissen. Von heute an gibt es unter den Franzosen keine anderen Unterschiede mehr als die der Tugend und der Begabung. Die als Nationalversammlung eingesetzten Vertreter des französischen Volkes haben in der Erwägung, dass die Unkenntnis, das Vergessen oder Verachten der Menschenrechte die alleinigen Ursachen des öffentlichen Unglücks und der Korruption der Regierungen sind, beschlossen, in einer feierlichen Erklärung die natürlichen, unveräußerlichen und heiligen Rechte des Menschen darzulegen. 24. August 1789. Die Nationalversammlung verkündet auf eine Initiative des Marquis de Lafayette und in Anlehnung an die amerikanische Unabhängigkeitserklärung die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die in ihren 17 Artikeln für jeden Menschen geltende, unantastbare Menschenrechte formuliert. Diese Rechte gelten jedoch nicht für Juden, Protestanten und Schauspieler. Geachtet werden. Damit die Ansprüche der Bürger von heute an auf einfachen und unstreitbaren Grundsätzen beruhen und immer auf die Erhaltung der Verfassung und das Glück aller hinziehen. Demzufolge anerkennt und erklärt die Nationalversammlung in Gegenwart und unter dem Schutz des höchsten Wesens nachstehende Menschen- und Bürgerrechte. Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben. Das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit und das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung. Kein Einzelner kann eine Gewalt ausüben. Freiheit aussieht darin, alles tun zu dürfen, was einem anderen nicht schadet. Niemand darf angeklagt, verhaftet oder gefangen gehalten werden, es sei denn in den durch das Gesetz bestimmten Fällen und muss sofort gehorchen. Durch Widerstand macht er sich strafbar. Da jeder so lange als unschuldig anzusehen ist, bis er für schuldig befunden wurde, niemand soll wegen seiner Anschauungen, selbst religiöser Art, belangt werden. Die freie Äußerung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder Bürger kann also frei reden, schreiben und drucken. In einer dunklen Ecke eines dunklen Schankraums sitzen Dr. Marat und Camille Desmoulins an einem Tisch. Das Gebot der Stunde lautet: Köpfe abschneiden, Camille. Je länger wir damit warten, desto mehr Köpfe werden rollen müssen. Schreiben Sie das. Die oberste Notwendigkeit ist, Leute umzubringen und ihnen den Kopf abzuhacken. Gute Idee, so ein bisschen Musik. Das macht die Sache gleich festlicher. In der Rue de Cordelier lässt sich Georges-Jacques Danton als neu ernannter Distriktspräsident und Hauptmann der Nationalgarde, wie sich die Bürgerwehr mittlerweile nennt, feiern. Gut schaust du aus, George. Schön die weißen Hosen, die schwarzen Stulpenstiefel und die weiß abgesetzte blaue Jacke mit dem roten Kragen. Ja, du, ich schwitze. Lafayette wird in einer Viertelstunde hier sein. Erklär's mir doch nochmal. Also, die Bürgerwehr? Die Nationalgarde. Die Nationalgarde ist auf der Seite des Königs. Wir sind alle auf der Seite des Königs. Wir können nur seine Minister und seine Höflinge und seine Brüder und seine Frauen nicht ausstehen. Louis ist in Ordnung, der arme alte Trottel. Und Lafayette ist der General der Bürgerwehr. Nationalgarde. Aber warum heißt es dann, Lafayette sei Republikaner? In Amerika ist er Republikaner. Gibt es ja auch Republikaner? Ganz wenige. Würden Sie den König umbringen? Guter Gott, nein. So etwas überlassen wir den Engländern. Würden Sie ihn ins Gefängnis sperren? Das weiß ich doch nicht. Frag Madame Robert, wenn du sie siehst. Sie ist eine von den Radikalen. Oder Camille? Ihr seid auf der Seite des Königs und gegen die Republikaner. Aber Camille und Louise und François sind Republikaner, oder nicht? Wenn also Lafayette dir befehlen würde, sie zu verhaften, würdest du es tun? Großer Gott, nein. Ich verrichte doch nicht seine Schmutzarbeit. Camille meint, ich soll den Apostroph in Danton wieder weglassen. Er sagt, er passe nicht in die Zeit. Wird es dir etwas ausmachen, Gabriel? Du musst das tun, was du für das Beste hältst. Im Haus des Grafen Mirabeau in Versailles sitzt eine große Gesellschaft um den Tisch herum. Darunter Herzog Philipps Sekretär Laclos, sein Vertrauter Sierry, Camille Desmoulins, Maximilien Robespierre. Schmelzend zartes Rinderfilet blutet auf die Teller. Aus dem aufgesäbelten Leib eines Steinbutts duften Thymian und Lorbeer. Blau-schwarze Auberginen, kross gebraten auf der Außenseite, geben dem zerteilenden Messer ihr cremiges Inneres preis. Der Comte Mirabeau lebt gut dieser Tage. Schwer zu sagen, ob er einfach noch mehr Schulden macht oder ob er es sich neuerdings leisten kann. Er unterhält eine heimliche Korrespondenz mit einer Vielzahl von Quellen. Er hat seiner Geliebten, der Frau des Verlegers, auf Kredit einen Diamanten gekauft. Und wie liebenswürdig er heute Abend mit dem jungen Robespierre plaudert. Warum? Höflichkeit kostet nichts. Den ganzen Abend redet er mit der Kerze von Arras in vertraulich gedämpftem Ton. Sie sprechen über den König, darüber, ob er bei den Gesetzen, die die Versammlung verabschiedet, ein Vetorecht haben soll oder nicht. Robespierre ist dagegen, Mirabeau ist dafür oder kann sich vorstellen, dafür zu sein, sofern der Preis stimmt. Um 11 Uhr entschuldigt sich Robespierre mit Hinweis auf dringliche Arbeit morgen in der Versammlung und verlässt die Runde. Dieser junge Mann wird es weit bringen. Er glaubt jedes Wort, das er sagt. Die Herren verlassen den Tisch und begeben sich nach nebenan, wo der Spieltisch mit den Spielkarten schon vorbereitet ist. An den Karten führt kein Weg vorbei. Andernfalls wird Sieri nie ins Bett gehen. Der englische König wäre gewiss fuchsteufelswild, wenn er wüsste, wofür ich sein Geld ausgebe. Wabung. Er geht nicht davon aus, dass Sie es wohltätigen Zwecken zukommen lassen. Sie sind hoch interessiert, die Engländer, an unserer Revolution. Wie auch Berlin, wie auch Wien. Den Engländern wäre es nur recht, wenn der König Louis stürzen und ihn durch König Philipp ersetzen würde. Wenn ich hier genug gewinne, will ich eine Zeitung gründen. Und wenn nicht, wen stellen Sie sich als Ihren Geldgeber Herzog vor? Herzog Philipp kann froh sein, dass ich sein Geld nehme, wo es so viele andere Quellen gibt. Wir mögen den Herzog brauchen, aber um wie vieles mehr braucht der Herzog uns. In der Masse mag er sie brauchen. Als Einzelne braucht er sie nicht im Mindesten. Als Einzelne können sie alle vom Pont Neuf springen und jämmerlich ersaufen. Als Einzelne sind sie ersetzbar. Im September erscheint Camilles neues Pamphlet. Es trägt den Titel Rede der Laterne an die Pariser und hat folgendes Motto aus dem Matthäus-Evangelium. Qui male agit, odit lucem. Frei übersetzt, die Schurken zittern vor der Laterne. Die Eisenstrebe auf der Place de Grève bekundet darin ihre Bereitschaft, weitere Lasten zu tragen. Sie schlägt Namen vor. Der Verfasser nennt den seinen nicht. Er unterschreibt mit Generalstaatsanwalt der Laterne. In Versailles überfliegt Marie-Antoinette nur die ersten zwei Seiten. Wenn es mit rechten Dingen zuginge, würde dieser Mensch für lange Zeit ins Gefängnis gesteckt. Dann sollten wir vielleicht mit Lafayette sprechen. Sind Sie nicht mehr ganz dicht? Der Marquis ist unser Erzfeind. Er bezahlt Kreaturen wie diesen Laternenanwalt dafür, dass sie uns verleumden. Der Herzog auch. Genau. Philipp, unser roter Vetter. Welcher von beiden ist gefährlicher? Lafayette. Lafayette liest das Pamphlet und legt es Bürgermeister Bailly vor. Zu gefährlich. Ihn festzunehmen wäre zu gefährlich. Der Cordelier-Distrikt. Sie wissen ja, er wohnt jetzt dort. Bei allem Respekt, Monsieur Bailly, dieses Geschreibsel ist Hochverrat. Kennen Sie diesen Danton, den Präsidenten der Cordeliers? Ja, allerdings kenne ich ihn. Wir müssen Vorsicht walten lassen. Noch mehr Aufruhr können wir nicht verkraften. Wir dürfen keine Märtyrer schaffen. Also unternehmen wir nichts. Aber damit wird unsere Lage unhaltbar, weil wir uns nachsagen lassen müssen, dass wir der Herrschaft des Mobs Vorschub leisten. Was möchten Sie also machen? Was glauben Sie, warum machen uns die Cordeliers solche Schwierigkeiten? Da ist Danton und dann dieser Abschaum Marat und dieses Subjekt de Moulin. Wenn dieses Subjekt in Versailles ist, wohnt es übrigens bei Mirabeau. Was doch einiges über Mirabeau aussagt. Vom literarischen Standpunkt ist das Pamphlet bewunderungswürdig. Wo kommen Sie nur alle her, diese Menschen? Sie waren nie im Krieg, sie waren nie bei der Jagd, sie haben noch nie ein Tier getötet. Geschweige denn einen Menschen. Aber sie sind völlig versessen aufs Morden. Solange Sie es nicht selbst besorgen müssen, nehme ich an. Auch Danton hat das Pamphlet gelesen und gibt es an Gabrielle weiter. Es wird in aller Munde sein. Gabrielle liest die Hälfte. Dann hört sie auf. Ich muss mit Camille mehr oder weniger zusammenleben. Es ist mir lieber, wenn ich nicht zu viel über seine Ansichten weiß. Sie ist sehr still neuerdings, tastet sich von einem Tag zum anderen wie eine Blinde in einem fremden Haus. Sie ist wieder schwanger. Niemand verlangt von ihr, dass sie sich den Kopf über die Belange der Nation zerbricht. Der gefeierte Schriftsteller Mercier führt Camille in den Salons von Paris und Versailles ein. Heute, spät am Freitagabend bei der Comtesse de Beauharnais, lauter junge Dichter, die ihr den Hof machen. Dazu faszinierend reiche Kreolen. Die luftigen Räume schimmern. Silber, blassestes Blau. Fanny de Beauharnais nimmt seinen Arm, besitzergreifend. Welch Unterschied zu den Zeiten, als keiner ihn kennen mochte. Das ist Arthur Dion, Sie sind sich noch nicht vorgestellt worden. Sohn des 11. Vicomte Dion vertritt Martinique in der Versammlung. General Dion? Ja? Hier habe ich etwas für Sie, das Ihre Neugier reizen dürfte. Dion dreht sich um. Er ist ein schöner Mann von knapp 40, fast ein Bilderbuch-Aristokrat mit seiner schmalen, gebogenen Nase und dem fein geschnittenen roten Mund. Der Laternenanwalt. Sagen Sie es nicht gleich weiter, nicht allen auf einmal. Die Erwartungen doch trügen können. Tempora mutantur. Kommen Sie, ich stelle Sie meiner Frau vor. Lord Dion lagert auf einer Chaiselongue. In die Polster zurückgelehnt, frönt sie ihrer kleinen Marotte. Sie hat stets einen Kerzenstummel bei sich. Und wenn sie nicht anderweitig beschäftigt ist, knabbert sie daran. Meine Liebe, hier ist der Laternenanwalt. Wer? Der das Volk zum Sturm auf die Bastille aufgehetzt hat. Der die Leute reihenweise aufknüpfen, ihnen die Köpfe abschlagen lässt und. Niedlich. Nur Minuten später beobachtet der General ihn, umringt von einer Damenschar. Jetzt ist seine Identität eindeutig kein Geheimnis mehr. Ihre Wangen glühen, ihre Münder stehen leicht offen. Seine bloße Nähe bringt ihren Puls ins Flattern. Kein erhebender Anblick, aber so sind die Weiber nun mal. Vor 3 Monaten hätte ihn keiner auch nur eines Blickes gewürdigt. Oktober. Es werden neue Regimenter nach Versailles beordert. Als das flandrische Regiment eintrifft, hält die Leibgarde des Königs ein Willkommensbankett im Palast ab. Die blau-weiß-rote Kokarde wird auf den Boden geworfen und von vornehmen Stiefelabsätzen zermalmt. Am selben Nachmittag spricht Danton vor seiner Distriktsversammlung. Er drischt mit der Faust auf den Tisch. Die Bürger des Cordelier-Distrikts werden die Stadt mit Plakaten überziehen. Sie werden Rache nehmen für diesen Schlag ins Gesicht aller Patrioten. Sie werden Paris vor der royalistischen Bedrohung retten. Unser Bataillon wird unsere Waffenbrüder in allen Distrikten zusammentrommeln. Wir werden die Ersten auf den Straßen sein. Wir werden den König nach Paris schleifen und ihn unter Bewachung stellen. Und wenn sonst nichts hilft, dann wird sich Präsident Danton selbst aufmachen und Louis eigenhändig herbeischleppen. Ich bin fertig mit dem König! Santerre, ein Bataillonskommandeur der Nationalgarde, führt einen Überfall auf das Rathaus an. Geld wird gestohlen, Akten zerfetzt. Die Marktweiber fordern Brot für ihre hungernden Kinder, laufen durch die Straßen, reißen die Frauen mit, die ihnen begegnen, peitschen sie auf, drohen ihnen. Auf der Place de Grève trägt das Volk Waffen zusammen. Die Nationalgarde soll mit dem Mob nach Versailles ziehen, an ihrer Spitze Lafayette. Um 5 ist Lafayette unterwegs nach Versailles, hinter ihm 15.000 Nationalgardisten. Der Mob entzieht sich jedweder Zählung, es regnet. Ein Vortrupp von Frauen ist bereits in die Nationalversammlung eingefallen. Die triefnassen Röcke gerafft, sitzen sie breitbeinig zwischen den Abgeordneten, rempeln sie an, reißen Witze, rufen nach Mirabeau. Eine kleine Delegation von ihnen wird beim König vorgelassen und er verspricht ihnen so viel Brot, wie sich nur auftreiben lässt. Brot oder Blut? Anne Rouanier ist draußen und debattiert mit den Soldaten. Sie trägt ein scharlachrotes Reitkleid. Sie ist im Besitz eines Säbels. Der Regen durchweicht ihre Hutfedern. Eilbotschaft an General Lafayette. Der König hat sich nun doch entschlossen, die Erklärung der Menschenrechte anzunehmen. Ach, wirklich? In Paris zieht Fabre durch die Cafés. Wenn einer so eine Sache anstößt, dann gebührt ihm auch die Anerkennung dafür. Wer kann leugnen, dass der Anstoß von Präsident Danton und seinem Distrikt ausgegangen ist? Und dieser Zug, wer wäre dazu besser geeignet als die Frauen von Paris? Auf Frauen werden sie nicht schießen. Nach immer noch Regen. Lafayettes Männer warten im Dunkeln, während er der Versammlung Rede und Antwort steht. Kann nicht der König, um uns allen viel Ärger zu ersparen, zu einer kurzen Ansprache zugunsten der neuen Nationalfarben bewegt werden? Etwas später lässt man ihn, der inzwischen am Rande der Erschöpfung ist, vor das Angesicht des Königs treten, wo er, immer noch schlammbespritzt, seiner Majestät Bericht erstattet. Nun, Sie werden wohl Ihr Bestes getan haben. Majestät. Ich setze mein Leben als Pfand für das Ihre. Ich bin ein ergebener Diener der Verfassung. Irgendjemand hat eine große Summe Geld bezahlt. Die Königin steht im Schatten und sieht ihn feindselig an. Lafayette stellt Wachposten um den Palast auf, starrt von einem Fenster hinab auf trüb flackernde Fackeln. Der Nachtwind trägt betrunkenes Singen heran. Er begibt sich noch einmal zu den königlichen Gemächern. Wir können Sie nicht einlassen, General. Die Majestäten haben sich für die Nacht zurückgezogen. Sonnenaufgang, Trommelschläge. Ein kleines Tor ist unbewacht. Versäumnis oder Verrat? Schüsse fallen. Die Leibgarde wird überwältigt und binnen Minuten stecken die ersten Köpfe auf Piken. Der Mob dringt in den Palast ein. Mit Messern und Keulen bewaffnete Frauen stürmen durch die Galerien und wollen Blut sehen. Gebt mir die Leber der Königin! Ich will Frikassee draus kochen! Die königliche Familie hat sich mit knapper Not im Salon einschließen können. Die königlichen Kinder weinen, die Königin ist barfuß. Sie ist dem Tod um eine Türbreite entgangen. Lafayette trifft ein. Sein Blick begegnet dem der barfüßigen Frau. Der Frau, die mich vom Hof vertrieben, die sich über meine Manieren beklagt und über meinen Tanzstil mokiert hat. Unter den Fenstern tobt die Menge. Lafayette zeigt auf den Balkon. Es muss sein. Der König tritt hinaus. Nach Paris! Nach Paris! Sie schwenken Piken und legen Gewehre an. Sie rufen nach der Königin. Der General macht eine auffordernde Geste zu ihr hin. Hören Sie nicht, was Sie rufen? Sehen Sie nicht die Gebärden, die Sie machen? Doch. Lafayette zieht sich den Finger über die Kehle. Aber entweder Sie gehen zu Ihnen oder man holt Sie. Nach Ihnen. Mit starrem Gesicht nimmt sie ihre Kinder bei der Hand und betritt den Balkon. Die Königin lässt die Hand des Dauphins fallen. Er und seine Schwester werden zurück ins Zimmer gezerrt. Marie Antoinette steht allein da. Was wird daraus entstehen? Wird die Hölle losbrechen? Werden wir bis zum Abend Krieg haben? Er tritt neben sie, um sie mit seinem Körper abschirmen zu können. Wenn es zum Schlimmsten. Und dann der perfekte Höfling. Nimmt er die Hand der Königin, hebt sie ein Stück, beugt sich tief hinab, küsst ihr die Fingerspitzen. Mit einem Schlag kippt die Stimmung. Der Ruf ist seit einem Jahrzehnt nicht mehr erschollen. Marie Antoinettes Fäuste lockern sich. Ihr Mund öffnet sich ganz leicht. Er spürt, wie sie gegen ihn singt. Kraftlos vor Erleichterung. Ein Leibgardist tritt herzu, um sie zu stützen. Am Hut die blau-weiß-rote Kokarde. Die Königin wird nach drinnen gereicht. Der König erklärt sich bereit, nach Paris umzuziehen. Jetzt wird es keine Leibgarde mehr geben, außer der, die ich stelle. Ich muss die Nation vor dem König schützen und den König vor dem Volk. Ich habe ihr das Leben gerettet. Sie wird mir das nie verzeihen. Aber neben ihm, im Halbdunkel, schlurft es mit. Die namenlosen Massen, das Volk. Die Nationalgarde und die Leibgarde tauschen ihre Mützen, sodass sie alle grotesk aussehen. Aber nicht so grotesk wie die bluttriefenden Köpfe, die Meile um Meile vor der königlichen Kutsche wippen. Das war der Oktober.